Einige Wochen später im Exposition Park, Los Angeles, Kalifornien. Mama, ist das ein Penner? Aber Danny, man sagt nicht Penner zu diesen Leuten. Das sind... Du meine Güte, sie sind ja voller Blut. Schämen Sie sich nicht? Hier spielen schließlich auch Kinder. Komm, Danny, schnell nach Hause. Wir wollen dir die Hände waschen. Also, diese Säufer, das sind wirklich Überhand. Mama, was sind Säufer? Leute wie dieser da. Nichtsnutze. Wie dein Vater. Ach, wo bin ich? Wie dein Vater. Nick erwachte aus einer dumpfen Dunkelheit, die keinen Anfang zu haben schien. Mühsam raffte er sich auf und gewann an Orientierung. Wie war er hierher gekommen? Was war geschehen? Diese Fragen würde er beantworten müssen, doch vor allem die Frage nach dem Blut an seinen Händen ließ es ihm dringlich erscheinen, diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen.